Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mir tut mein Rücken so weh. Das ist bestimmt schon ein Bandscheibenvorfall. Ich bin total schlecht drauf. So richtig depressiv. Ich muss jetzt ganz dringend was essen. Sonst falle ich in den Unterzucker. Mein Sohn ist wahnsinnig lebhaft. Hoffentlich hat er kein ADHS. Ich bin wirklich kurz vorm Burnout. Burnout, ADHS, Bandscheibenvorfall. Wir sind schnell dabei, medizinische Diagnosen für unsere Leiden zu finden. Wir sind nicht einfach nur überarbeitet. Nein, wir vermuten gleich einen Burnout. Das Kind ist nicht einfach nur lebendig. Nein, bestimmt leidet es an der Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADHS. Und es zwickt nicht einfach mal der Rücken. Wir tippen gleich auf einen Bandscheibenvorfall. Wir kennen unseren Körper besser als alle Generationen vor uns. Wir sind aufgeklärt über biologische Prozesse, die im Körper ablaufen, und wir kennen die medizinischen Fachausdrücke dafür. Verleitet uns dieses Wissen dazu, uns kränker zu machen, als wir sind? Wie sich Begriffe auf unsere Psyche auswirken. Der Zugang zu medizinischen Informationen ist heute so einfach wie nie zuvor. Im Internet findet sich fast alles, was man wissen will. Auch in Zeitungsartikeln oder Radio- und Fernsehsendungen spielt das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle. Schon als Schüler lernen wir im Biologieunterricht viel über unseren Körper. Das ist zunächst positiv zu sehen, meint Professor Hans Förstl, der im Klinikum rechts der Isar in München die Psychiatrie leitet. Ich erinnere mich genau, ich hatte als Kind ein altes Medizinbuch gemacht um das Jahr 1900 mit wunderbaren Bildern drin, die man aufklappen konnte, wo man also tief in den Bauchraum von Männlein und Weiblein reinschauen konnte und in den Thorax. Und allein zu wissen, wie das innen ungefähr ausschaut, eröffnet natürlich die Möglichkeit, sich selber Dinge intensiver vorzustellen, die man vorher noch gar nicht gespürt hat, aber mit intensiverer Vorstellung fängt man an, sie richtig gehend zu spüren. Dieses Phänomen kennen viele von uns. Ein Bekannter erzählt in allen Einzelheiten von seinen Symptomen. Und wir beginnen uns zu fragen, ob wir das nicht auch haben. Das Benennen können birgt das Risiko, dass mit einem die Fantasie durchgeht, dass man zu viel vermutet und sich Krankheiten ausmalt, die man gar nicht hat. Der Mensch hat ja immer die Neigung, dann, wenn er einen Begriff hört, gleich etwas dahinter zu sehen. Also diese enorme gedankliche Kraft eines Begriffs bedeutet, dass man das dann auch gleich als gegeben wahrnimmt, was damit bezeichnet wird. Das muss nicht so sein, aber das ist eine psychologische Eigenart von uns. Also wir übertragen dann vom Wort gleich auf eine reale Sache, auf ein reales Problem, wie zum Beispiel eine Krankheit. Manchmal tut das auch gut. Patienten beispielsweise, die mehrfach beim Arzt waren, weil sie sich unwohl fühlen, aber nicht genau sagen können, was ihnen fehlt, erhalten endlich eine Diagnose. Das kann für Erleichterung sorgen, nach vielen Arztbesuchen zu wissen, was los ist, sagte Christa Habrich, Professorin für Medizingeschichte, in einem früheren Interview. Indem man ein Wort dafür hat, hat man schon einen kleinen Einstieg in so eine Art von Entlastung. Das heißt, ich bin jetzt nicht ein unzufriedener Trottel, der sich einfach schlecht fühlt, sondern ich hebe mich schon auf die Ebene eines definierten Krankheitsbegriffs. Und damit will ich mich ernst nehmen, aber auch meiner Umwelt mitteilen. Hallo, ich bin mit dieser Krankheit jetzt belastet. Es beruhigt uns, wenn wir Begriffe für unser Unwohlsein an der Hand haben, meint auch Professor Heiner Fangerau. Er beschäftigt sich an der Universität Ulm mit der Ethik der Medizin und nennt einen solchen Vorgang Objektivierung. Allerdings werden manchmal auch Nichtigkeiten zu Krankheiten objektiviert, also hochstilisiert. Zum Beispiel fällt man nicht gleich in den Unterzucker, nur weil sich ein Hungergefühl regt, oder eine leichte Verspannung muss nicht gleich ein Bandscheibenvorfall sein. Also ein normaler Zustand, bei dem alle anderen Leute sagen könnten, stell dich nicht so an, wird auf einmal als medizinischer Begriff verstanden und damit ist diese Idee des nicht mehr sich so anstellens in eine Krankheit überführt und anerkannt. Es ist einem erlaubt, sich so zu fühlen. Die Medizin schafft hier einen Raum, der es erlaubt, zu leiden und auch dieses Leidens nach außen zu tragen. wie sich die Gesellschaft kränker macht, als sie ist. Befindlichkeitsstörungen können zwar unangenehm sein, sind aber eigentlich nicht weiter tragisch und gehen meist von selbst wieder weg. Wenn so ein leichtes körperliches oder psychisches Unwohlsein plötzlich den Stempel einer ernstzunehmenden Krankheit bekommt, dann nennt sich das Pathologisierung. Die Pathologisierung bezieht sich alleine darauf, dass Zustände, in denen Menschen sich befinden, nicht mehr als normal, sondern als pathologisch, das heißt als krankhaft in diesem Fall begriffen werden. ADHS wird oft als ein Beispiel für die zunehmende Pathologisierung angeführt. Rein rechnerisch sitzt mittlerweile in jeder Schulklasse ein Kind mit der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Das Phänomen wird im Kinderbuch Struwwelpeter im Jahr 1844 zum ersten Mal beschrieben. Es geht um einen kleinen, unruhigen Jungen, der vom Stuhl fällt, weil er ständig hin und her kippelt. Früher hieß das Zappelphilipp. Und das ist ein lustiges Wort. Und die Krankheit ist natürlich gar nicht lustig. Aber indem man es mit einem wissenschaftlichen Namen belegt, wird das schon geadelt. Es ist schon wirklich eine Krankheit. Und nicht mehr etwas, wo man sich überlegt, wie kann ich denn den Zappelphilipp vielleicht ein bisschen beruhigen mit ganz einfachen Mitteln, sondern es müssen Medikamente her. Und das ist eine sehr große Gefahr, finde ich heute. Und das nennt man dann Medikalisierung. Sobald Medikamente ins Spiel kommen, geht die Pathologisierung also noch einen Schritt weiter. Es wird medikalisiert. Das heißt, man versucht, einem Zustand, der zur Krankheit erhoben wurde, mit Medikamenten beizukommen. Die Medikalisierung würde bedeuten, dass die Medizin als Aufgabenspektrum innerhalb eines gesellschaftlichen Zusammenlebens immer mehr Bereiche einnimmt, die vorher nicht medizinisch begriffen wurden. Der Medizinethiker Heiner Fangerau nennt die Menopause als Beispiel, also die Wechseljahre. Früher wurde eine Frau einfach älter. Heutzutage hat sie eine Menopause und ist behandlungsbedürftig, bekommt also Medikamente verschrieben. Ein anderes Beispiel ist das Schreckgespenst Cholesterin. 3/4 der Deutschen haben erhöhte Cholesterinwerte, also zu viel Blutfett, was zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Kritiker sagen, dass diese angeblich erhöhten Cholesterinwerte daher kommen, dass der Grenzwert mit 200 Milligramm pro Deziliter Blut zu niedrig angesetzt wurde. Das ist auch, wenn Sie bei Menschen eine Hypercholesterinämie, das heißt eine Erhöhung der Blutfettwerte, diagnostizieren würden. Auch da schaffen Sie eine Gruppe von behandlungsbedürftigen Menschen, die da vielleicht vorher gar nichts von wussten. Besonders schlimm ist es, wenn Kinder pathologisiert werden, weil sie sich kaum wehren können und der Einschätzung der Erwachsenen ausgeliefert sind. Ärzte, Lehrer und Eltern entscheiden, ob sie als krank gelten. Zum Beispiel, ob sie einfach einen lebhaften Charakter haben oder die Diagnose ADHS bekommen. Dann müssen sie oft Medikamente wie Ritalin schlucken. Im Jahr 1993 haben deutsche Apotheken noch 34 Kilogramm davon verkauft. 1800 Kilogramm waren es im Jahr 2012. Seitdem stagniert der Verbrauch des Ritalin-Wirkstoffs Methylphenidat auf hohem Niveau. Doch wie oft ist es medizinisch wirklich geboten, Ritalin zu verschreiben? Fangerau meint, es gibt eine Tendenz, pädagogische Probleme zunehmend medizinisch lösen zu wollen. In einer Gesellschaft, in der viele Kinder sind, und die sind alle in der Schule und laut, dann ist die Grenze, ab wann jemand sagt, es handelt sich hier um ein medizinisches Problem, schwerer zu erreichen als in einer Gesellschaft, in der es wenig Kinder gibt, man nicht daran gewohnt ist, dass die laut sind, in der man sich wünscht, dass sie angepasst sind, wo dann schneller von Kindern, die nicht so gut sich einpassen können, davon gesprochen wird, dass sie krank seien. Überspitzt gesagt, lebhafte Kinder, die nicht in unsere überalterte Gesellschaft passen, werden immer wieder mal einfach mit Medikamenten ruhiggestellt. Es ist also in manchen Fällen Ermessenssache, wann ein Zustand als gesund und wann als krank angesehen wird. Wie die Grauzonen der Krankheiten zu Problemzonen werden. Es gibt ganz klare Diagnosen. Wenn ein Kind sämtliche ADHS-Kriterien erfüllt, dann braucht es zweifellos eine Behandlung. Das gilt zum Beispiel auch bei Alzheimer, wenn Gehirnveränderungen sichtbar werden, die für dieses Leiden typisch sind. Dann ist dieser Mensch krank und behandlungsbedürftig. Es gibt aber auch Zustände dazwischen, die nicht so klar auf der Hand liegen. Das ist das Feld, auf dem pathologisiert und medikalisiert wird. Die Extreme zu beschreiben ist leicht. Wenn ein 90-Jähriger mal vergisst, die Kaffeemaschine auszustellen, würden Sie sagen, heute auch noch, gut, der ist halt alt. Wenn Sie das mit einem 40-Jährigen erleben, und das passiert dauernd mit der Kaffeemaschine, dann würden Sie vielleicht davon sprechen, dass hier eine Erkrankung vorliegen könnte. Schwierig werden die Graubereiche. Wie ist das mit einer 70-Jährigen? Ist da eine Vergesslichkeit schon normal oder nicht? Und hier ist genau die Grenze, in der Sie Pathologisierungsprozesse ziemlich gut beobachten können. Ein anderes Beispiel ist Burnout. Auch da gibt es natürlich Patienten, die ernsthaft erkrankt sind und ärztliche Hilfe brauchen. Aber das Feld ist weit. Wann ist jemand einfach nur überarbeitet und wann hat er Burnout? Interessanterweise gab es schon vor 100 Jahren eine Erkrankung, die Parallelen aufweist. Eine Nervenschwäche, die Neurasthenie genannt wurde. Und Ärzte deuteten die Neurasthenie als Folge auf die Beschleunigung in der Gesellschaft. Die neuen Bücher, die es gab, Romane, Lichter in den Straßen, Straßenbahnen, Kutschen, der Verkehr, der zunimmt. Das moderne Leben mit der Industrialisierung bringt neue Herausforderungen mit sich, auch die Industriearbeit. Und Menschen reagieren darauf mit einer, so war damals die Theorie, Überreizung der Nerven. Und das äußert sich dann in Schwäche, Müdigkeit, Unwohlsein. Und das war um 1900 in der ganzen westlichen Welt auch eine Modediagnose. Jeder, der was auf sich hielt, hatte Neurasthenie, weil nur wer auch etwas getan hat, neurasthenisch war. Ähnliches zeigt sich heute bei Burnout-Patienten. Der Psychiater Hans Förstel beobachtet, dass manche sogar damit prahlen. Das ist jemand, der sich wirklich so angestrengt hat, dass er hinterher ganz erschöpft war, ausgebrannt ist. Und er muss ja vorher für etwas gebrannt haben. Eigentlich ist es ein toller Begriff, der einem Patienten auch sehr nützt und entgegenkommt, wo er auch teilweise ein verbessertes Selbstverständnis entwickeln kann für seine eigene Vorgeschichte. Das ist auch positiv zu sehen. Denn Topmanager oder Hochleistungssportler trauen sich in aller Öffentlichkeit, ihre Burnout-Erkrankung zuzugeben und lassen sich behandeln. Aus medizinischer Sicht ist Burnout nichts anderes als eine Form der Depression. Doch der Begriff Burnout hört sich besser an. Symptome der Depression sind durch diesen Begriff salonfähig geworden, was Heilungschancen erhöht, aber auch Gefahren mit sich bringt. Es ist sehr schick, auch mit anderen darum zu konkurrieren, wer mit noch größerer Berechtigung den noch stärkeren Burnout hatte. Und die Zähigkeit, mit der sich solche Krankheitsbilder einhängen, ist auch bedenklich. Also der Begriff kann nicht nur die Selbstwahrnehmung in ungünstiger Weise verschieben, er liefert auch ein Krankheitsmodell, was einlädt, in diesem Zustand zu verharren und was möglicherweise verhindert, so schnell wie es bekömmlich ist, wieder aufzutauchen und sich besser zu fühlen. Wie sich in einer pathologisierten Gesellschaft Geld verdienen lässt. Fühlen sich Menschen verunsichert und als Ping-Pong-Ball zwischen den Meinungen hin und her geworfen, ist es leichter, sie für etwas zu gewinnen. Sie geben dann vielleicht Geld für Dinge aus, die sie gar nicht brauchen. Wir haben ja in der Medizin und in der Pharmazie und auch in der, sagen wir mal, in den ganzen Wissenschaften, die sich mit dem Körper beschäftigen, haben wir einen Markt, der heiß umkämpft ist und jeder will von diesem Kuchen möglichst viel abhaben. Und da sind die modernen Werbepsychologen und die Designer und sie sind alle am Werk. Und das ist mit der größte Markt überhaupt. Und wenn man da Bescheidenheit oder Zurückhaltung oder auch vielleicht sogar ja Askese predigt, da wird man ja als hoffnungslos altmodisch erscheinen. Ritalin beispielsweise ist so ein Mittel mit großem Absatz. Es gehört zu den amphetaminähnlichen Substanzen, hat also eine stimulierende Wirkung und erhöht die Leistungsfähigkeit. Studenten nehmen solche Gehirndopingmittel sogar freiwillig ein. Die Optimierung des Menschen mit medizinischen Mitteln, auch das wäre Medikalisierung. Das wäre, wenn Sie an Drogen, Doping, leistungssteigernde Pillen, Glückspillen und so etwas denken. Bei diesem letzten Beispiel sehen Sie schon, dass das im Wesentlichen all diese Prozesse nichts Neues sind. Mit der Einführung des Kaffees als Medikament zur Leistungssteigerung am Morgen haben Sie eigentlich schon diesen Medikalisierungseffekt. Manchmal sind es die Patienten, die Medikamente oder Maßnahmen nachfragen und unbedingt haben wollen. Manchmal sind es auch die Ärzte, die neue Märkte schaffen. Unter anderem, weil sie bessere Diagnosemöglichkeiten haben als früher. Sie haben mit der Gendiagnostik beispielsweise den interessanten Effekt, dass Sie bei Menschen Krankheiten diagnostizieren, die überhaupt nicht sich krank fühlen, die gar nichts wissen von diesen Krankheiten. Doch auf einmal gelten sie als krank und wollen etwas dagegen unternehmen. Außerdem kennen Ärzte oft auch neue Therapien oder Arzneien, die sie den Patienten anbieten. Mit der Fülle der Möglichkeiten sollte man kritisch umgehen, rät Heiner Fangerau. Es gab Phasen, in denen hätten akademisch ausgebildete Ärzte bei der Diagnostizierung und Behandlung von bestimmten Krankheiten mit bestimmten Mitteln von Quacksalberei gesprochen. Den Begriff gibt es leider nicht mehr so häufig. Wie das Diesseits als Allheilmittel wirken muss. Woher kommt es eigentlich, dass man sogar freiwillig Pillen schluckt und sich manchmal kränker macht, als man ist? Es scheint wohl an Vertrauen zu fehlen. Vertrauen in sich selbst und in eine gute Zukunft. Viele haben den Glauben an das Göttliche verloren, meint der Psychiater Hans Förstel. Ein sehr gläubiger Mensch, der das ewige Leben anzielt, ist bereit, sehr viel mehr hinzunehmen an Widrigkeiten des aktuellen Lebens. Und für ihn bedeutet ein kürzeres Leben ganz wenig. Es geht im Wesentlichen um was anderes. Und diesen großartigen Glauben haben wir einfach zum großen Teil verloren. Sind halt angewiesen auf das, was hier geschieht. Drum sind unsere modernen Ansprüche auch nicht so ganz unberechtigt aus moderner Sicht. Ja, wir wollen jetzt und hier das Gute erleben, uns auch aktiv daran beteiligen. Wir haben ein Recht darauf. Nicht das Jenseits, das Diesseits zählt heutzutage. Und wenn das Vertrauen zu Gott fehlt, dann liegt es nahe, woanders Halt zu suchen. Etwa in der Wissenschaft. Das kann dazu führen, dass man sich alles aufschwatzen lässt, in der Hoffnung auf ein langes Leben. Der französische Schriftsteller Molière hat diese Angst im eingebildeten Kranken komödiantisch umgesetzt. Ein Hypochonder als Patient und ein Arzt, der gut daran verdient. Das gab es früher eben auch. Und interessanterweise in der Aufklärung im 18. Jahrhundert hatten wir eine ganz ähnliche Welle wie heute. Das heißt, die Leute haben gliestiert wie verrückt, weil es hieß, der Körper muss ganz rein sein und ganz klar und dann seid ihr gesund. Sind alle schädlichen Stoffe raus. Oder man muss nicht in die Sonne gehen und man muss dies und jenes machen. Und dann gab es Ende des 18. Jahrhunderts eine Krankheit von Frauen, die hieß Nervenfieber. Es wurde alles auch schon medikalisiert. Wie es auch andersherum geht. Gegenläufige Trends. Vieles spricht dafür, dass sich die Gesellschaft kränker macht, als sie ist. Aber es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Manches, was früher als krank angesehen wurde, hat heute einen anderen Status. Zum Beispiel die Homosexualität. Zuerst galt es als Sünde, sich für das gleiche Geschlecht zu interessieren. Dann wurde Homosexualität als Krankheit stigmatisiert. Bis Anfang der 90er Jahre war sie als solche in der internationalen Krankheitsklassifikation der Weltgesundheitsorganisation WHO verankert. Heute pflegen wir einen freien Umgang, so der Medizinethiker Heiner Fangerau. Durch die Veränderung unserer Gesellschaften ist dieser einstmals unter Pathologisierung begreifbare Prozess der Krankheit Homosexualität zurückgenommen worden und jetzt ist Homosexualität weder eine Krankheit noch eine Sünde, sondern ein Lebensgefühl. Beim Thema Homosexualität gibt es also eine umgekehrte Entwicklung. Das gilt auch in anderen Bereichen. Autisten beispielsweise nehmen für sich in Anspruch, nicht als krank, sondern als anders angesehen zu werden. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Ebenso Gehörlose. Sie wollen sich den Stempel, krank zu sein, heutzutage oft nicht mehr aufdrücken lassen und gehen weit mit ihren Forderungen. In den letzten Jahren wehren sich Gehörlosenverbände mehr und mehr dagegen, dass ihre Kinder behandelt werden, zum Beispiel durch Hörimplantate, weil sie sagen, sie sind eine eigene Gemeinschaft, eine eigene Kultur. Die Gebärdensprache beispielsweise sei ihre Sprache. Und jeder Versuch, ihnen durch Medizin diese Kultur zu nehmen, sei ein nicht erlaubter Übergriff. Und hier haben sie vielleicht solche Anfänge der Entmedikalisierung oder Entpathologisierung. Das gibt es also auch. Aber in der Summe überwiegen, vor allem in wohlhabenden Gesellschaften, die Tendenzen, sich kränker zu machen, als man ist. Eindrucksvoll belegt wird das durch ein wichtiges Handbuch für Psychiater, das aus den USA stammt. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Seit 1952 erscheint diese Klassifikation psychischer Leiden. Damals haben die Autoren 106 verschiedene Krankheiten aufgelistet. Heute sind es schon dreimal so viele. Mit der Ausgabe von 1994, so sagen Kritiker, habe man eine Epidemie wie ADHS erst erschaffen, weil die Krankheit darin zum ersten Mal festgeschrieben wurde. Neuerdings ist sogar die Trauer um einen verstorbenen Menschen als psychische Störung aufgelistet. Das halten viele für vollkommen überzogen. Die Diskussion um das Handbuch für Psychiater zeigt eines ganz deutlich. Diagnosen sind nicht immer objektiv. Sie unterliegen auch aktuellen Moden und können sich ändern. Das Fazit daraus kann nur sein, den eigenen gesunden Menschenverstand mit einzuschalten. Sonst hat bald jeder ein Leiden, das ihn belastet. Hingegen, wenn man gesund ist, wenn es einem richtig gut geht, darf man es auch mal sagen.